Der Kongress des Roten Kreuzes der TVRK fand am 18. und 19. Oktober im Kulturpalast des Volkes in Pjöngjang statt. Auf dem Kongress wurden die Bilanzen über die Durchsetzung des strategischen Plans und Ziels vom letzten Kongress im Jahr 2012 bis zum Jahr 2016 und der jährlichen Aktionspläne gezogen und die Fragen über die Weiterentwicklung der humanitären Aktionen des Roten Kreuzes besprochen. Daran nahmen teil Yang Yong-so, stellvertretender Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Kriegsversammlung der TVRK, Mitglieder des Zentralvorstandes des Roten Kreuzes, Mitarbeiter des Roten Kreuzes in der Zentralen und den Regionen, freiwillige Helfer und junge Mitglieder des Roten Kreuzes. Dazu wurden eingeladen die Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und der Rotkreuzgesellschaften Dänemarks, Finnlands und Großbritanniens, die diplomatischen Vertreter verschiedener Länder und die Vertreter der internationalen Organisationen in der TVRK, sowie die Mitglieder der Delegationen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, die in der TVRK tätig sind. Auf dem Kongress wurde die Ausführung des Haushaltsplans des Roten Kreuzes der TVRK in der Rechenschaftsperiode bilanziert und das Statut revidiert. Nach der Beratung über den strategischen Plan und den Haushaltsplan bis zum Jahr 2020 wurden die Mitglieder des neuen Leitungsorgans gewählt.